Es ist ja bekannt, dass man sich in solchen Jahren sehr, sehr stark verändert, vor allem auch in der Persönlichkeit. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich in dem Jahr eventuell nicht nur zum Positiven ändere, sondern merke, dass ich mich so ein bisschen von mir selbst entfremde, dass ich vielleicht wiederkomme und merke, dass es alles ganz anders ist. Das alte Leben passt vielleicht nicht mehr so zu mir. Und ja, ich denke, das wird am Anfang dann ein bisschen problematisch, aber muss ja auch nicht immer schlecht sein.